Bisschen Ghetto und du gehst studieren. Bisschen arrogant, doch du hast Manieren. Bisschen dominant, du bist viel zu laut. Aber das ist alles, was ich heute Nacht brauch. Immer wenn es regnet, hältst du meinen Umbrella. Du bist dann nicht der Gentleman und kein Anfänger. Ich erwisch dich, wie du anderen hinterher schaust. Aber kann verstehen, denn der Booty sah perfekt aus. Du bist für mich perfekt. Meine Mama sagt, sie mag dich gar nicht. Meine Schwester hat gesagt, sie hasst dich, fuck it. Böse Mädchen brechen aus, wenn die Nacht einbricht. Eine Nacht, eine Liebe, keine weint. Sommernacht und ich nur die Zeit. Gott sei Dank bist du nicht dieser Mann, der mir ein Ring verspricht. Eine Nacht, eine Liebe, keine weint. Sommernacht und ich nur die Zeit. Gott sei Dank bist du nicht dieser Mann, der mir mein Herz heute bricht. Du als jede Typ, du bist Mr. Nice. Voll organisiert, du bist immer on time. Bisschen zu perfekt in der 9-to-5. Mit dir ist alles viel zu schön, um wahr zu sein. Du reservierst mein Lieblingstisch. Auf der Karte steht, ich liebe dich. Du hast Augen nur für mich. Ich schweife ab, ich frag mich, ob das passt. Ich bin für dich perfekt. Deine Mama sagt, sie mag mich gar nicht. Deine Schwester hat gesagt, sie hasst mich, mein Kind. Böse Mädchen brechen aus, wenn die Nacht einbricht. Eine Nacht, einer liebt, einer weint. Sommernacht und ich nur die Zeit. Gott sei Dank bist du nicht dieser Mann, der mir einen Ring verspricht. Eine Nacht, einer liebt, einer weint. Sommernacht und ich nur die Zeit. Gott sei Dank bist du nicht dieser Mann, der mir mein Herz heut bricht. Mein Kopf macht badadum, badadididida. Mädchen, bist du dumm oder kommst du jetzt klar? Der eine ist perfekt, der andere geisteskrank. Am liebsten hätte ich beide, es ist Doppelmoral. Eine Nacht, einer lebt, einer weint. Sommernacht und ich nur die Zeit. Gott sei Dank bist du nicht dieser Mann, der mir einen Ring verspricht. Eine Nacht, einer lebt, einer weint. Sommernacht und ich nur die Zeit. Gott sei Dank bist du nicht dieser Mann, der mir mein Herz heut bricht.